Ich bewundere euch, Sir. Ihr werdet ein großer, berühmter General geworden, wenn... Niemand kann seinem Schicksal entgehen. Da habt ihr recht, Sir. Ich hege große Teilnahme für euch und für eure Freunde. Auch für Mr. Shorehand. Wie lautet eigentlich sein richtiger Name? Das weiß ich nicht. Aber seine Verhältnisse kennt ihr wohl. Nein. Wisst auch nicht, woher er stammt? Auch nicht. Wenn ihr das alles erfahren wollt, gebe ich euch einen guten Rat. Fragt ihn selbst. Vielleicht sagt er es euch. Mir hat er es nicht gesagt. Und ich war auch nicht so neugierig, danach zu forschen. Entschuldigt mich, ich habe mit dem Häuptling der Apachen zu reden. Frecher Patron. Er wird mich noch kennenlernen. Hallo, Mr. Shatterhand! Seht doch, wer dort kommt! Old Wemmel, der König der Cowboys! Ja, er war es tatsächlich. Hoch zu Ross galoppierte er zu uns herüber, sprang ab und streckte mir die Hand entgegen, als sei nichts geschehen. Ich ließ ihn ebenso stehen wie vorhin den Mr. Douglas. Auch Old Shorehand, Webster und Hawley zeigten ihm die kalte Schulter, er stand allein, bis sich der General an ihn machte. Nun folgten die Comanchen einer nach dem anderen, und bald lagen 150 Indianer gefesselt am Boden. Als letzter trat Apanatschka an mich heran und sagte, »Old Shatterhand möge nun auch mich binden lassen.« »Nein, zu dir habe ich Vertrauen. Du sollst deine Waffen tragen dürfen und ungefesselt mit uns reiten, wenn du versprichst, nicht zu entfliehen.« »Ich brauche nicht zu fliehen. Entweder bin ich frei oder tot, wenn Winnetou und Old Shatterhand meine Bitte erfüllen.« »Der Comanche mag sie uns sagen.« »Ich will weder die Freiheit noch das Leben geschenkt haben. Ich will das eine oder das andere nur mir selbst zu verdanken haben. Ich will darum kämpfen.« Apanatschka möge uns sagen, mit wem er sich messen will. Würde Winnetou mit mir kämpfen? Ja. Und wenn ich Old Shatterhand wählen würde? Einverstanden. Apanatschka ist stolz darauf, dass die zwei berühmtesten Krieger des Westens bereit sind, mit ihm zu kämpfen. Würden Sie ihn für feige halten, wenn er trotzdem keinen von ihnen wählte? Nein. Du würdest wohl einen triftigen Grund dafür haben. Ich danke dir. Ich möchte diesen Grund nennen. Winnetou und Old Shatterhand sind die Freunde aller weißen und roten Männer und gelten jedem Bewohner des Wilden Westens als Vorbilder, die ich nicht verletzen darf. Wenn einer von ihnen in diesem Kampf fiele, wäre das ein Verlust, den ich und niemand jemals ersetzen kann. So suche dir einen anderen aus. Apanatschka ist ein Häuptling und möchte nicht mit irgendeinem Krieger kämpfen. Wer ist das Bleichgesicht, das hier bei euch steht? Sein Name ist Old Shorehand. Old Shorehand? Von ihm hörte ich oft sprechen. Er ist stark, gewandt und tapfer. Ihn kann ich also zum Gegner wählen, ohne in den Verdacht zu kommen, dass ich dabei an meinen Vorteil denke. Wird er meine Wahl annehmen? Ich nehme sie an. Apanatschka mag sagen, wann und mit welchen Waffen der Kampf stattfinden soll. Ich möchte, dass er sofort beginnt. Als Waffe wähle ich das Messer. Die beiden Gegner werden mit den linken Händen zusammengebunden und bekommen das Messer in die rechte Hand. Es geht um das Leben. Seid ihr einverstanden? Einverstanden. Ich danke euch. Dafür möge mein Gegner den Kampf eröffnen. Das nehme ich nicht an. Ich bin kein Knabe, dem man Schonung bieten kann. Es soll keiner das Recht des Angriffs haben. Old Shatterhand mag das Zeichen geben und dann kann von uns beiden anfangen, wer da will. So ist es recht. Keiner soll einen Vorteil haben. Wo hat Apanatschka sein Messer? Dort drüben, bei den anderen Waffen, wie es vereinbart war. So möge er es holen. Ein feiner Kerl. Schade um ihn, wenn er diesen Kampf verlieren sollte. Ja, seid ihr eurer Sache so sicher? Ich glaube es. Wenn ich auch weiß, dass es oft anders kommt, als man denkt. Und deshalb möchte ich euch für alle Fälle bitten, sollte ich in diesem Zweikampf fallen, So geht nach Jefferson City am Missouri. Dort findet ihr das Bankgeschäft von Wallace und Company. Nennt Mr. Wallace meinen Namen und sagt ihm, auf welcher Weise ich meine Laufbahn hier beendet habe. Er wird euch dann erklären, was mich immer wieder in den wilden Westen getrieben hat. Und wenn man es mir erklärt hat, was soll ich dann tun? Was ihr wollt. Ich will euch nicht zumuten, euer Leben an eine Sache zu setzen, die euch völlig fremd ist und deren Durchführung euch auch keinen Nutzen bringt. Wer fragt nach dem Nutzen, wenn es sich um einen Freundschaftsdienst handelt? Ihr nicht, das weiß ich. Ihr werdet tun, was euch euer Herz und das Andenken an mich gebieten. Hier ist Apanatschka. Ist Old Surehand bereit? Ja, hier ist meine Hand, Apanatschka. Ich hatte mich darauf gefreut, dein Freund zu sein. Meine Seele fühlt sich zu Old Surehand hingezogen. Sollte er fallen, wird sein Name stets in meinem Herzen wohnen. Das hoffe ich. Nun noch eins. Wenn einer von uns während des Kampfes sein Messer verliert, muss er es dann wiederbekommen? Nein. Es ist seine Schuld, dass er es nicht festgehalten hat. Er kann sich dann nur noch mit der Hand verteidigen. Hau! Ihre Hände ruhten noch ineinander. Fest sahen sie sich in die Augen. Da bemerkte ich es. Apanatschka besaß eine große Ähnlichkeit mit Old Surehand, die mir eigentlich sofort hätte auffallen müssen. Und diese beiden Männer sollten miteinander um ihr Leben kämpfen. Welch ein Widersinn war das. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Der Kampf begann.